Ich tat, was die große Majorität meiner Mitmenschen tut. Ich wählte das Bessere. Und wie diese hatte ich nicht die Kraft, dabei zu bleiben. Ja, ich entschloss mich. Ich wurde wieder der ältliche, zufriedene Arzt, von Freunden umgeben, geliebt und geachtet. Ich sagte der Freiheit, der Jugend, dem leichten Sinn, dem wallenden Blut, allem, was ich als Heid genossen, auf immer, so glaubte ich wenigstens, lebewohl. Und doch, vielleicht ohne es zu wissen, hielt ich mir den Rückzug offen. Ich gab weder meine Wohnung in Soho auf, noch schaffte ich Hydes Kleider aus dem Hause. 2 Monate blieb ich meinem Entschluss treu. 2 Monate lang führte ich ein so ruhiges, ehrbares Leben wie nie zuvor und empfing dafür eine schöne Belohnung in der wohltätigen Ruhe meines Gewissens. Mit der Zeit aber verwischte sich der Eindruck meiner Befürchtungen. Der Beifall meines Gewissens wurde mir langweilig. Lust und Begierde brannten in mir und lechzten nach Befriedigung. Hyde kämpfte wie ein Verzweifelter um Freiheit. Und in einer schwachen Stunde öffnete ich die Tür des Zwingers. Ich mischte den Trank und leerte das Glas bis auf den Grund. Wenn ein Säufer sich über sein viehisches Laster Vorwürfe macht, so kommt es höchst selten vor, dass er auch an die Gefahren denkt, denen er sich möglicherweise in seinem brutalen Unbewusstsein aussetzt. Dies war auch bei mir der Fall. Ich machte mir klar, in welche fürchterliche Lage die Verbrechen Edward Hydes, die Verkörperung des Bösen, mich bringen konnten. Endlich folgte die Strafe. Der Dämon in mir war lange gefangen gewesen, jetzt brach er aus wie ein wütender Löwe. Schon während ich das Elixier trank, fühlte ich den Teufel in mir stärker, wütender denn je. Deshalb diese rasende Ungeduld, mit der ich den höflichen Redensarten des ehrwürdigen Sir Danvers Carew zuhörte. Kein Mensch, der Herr seiner Sinne ist, konnte sich eines so scheußlichen Verbrechens schuldig gemacht haben. Dass ich ihn niederschlug, kann mir ebenso wenig angerechnet werden wie einem ungezogenen Kinde, dass es sein Spielzeug zerbricht. Die Hölle tobte in mir. Mit teuflischer Freude zerschlug und zermalmte ich den Körper des hilflosen Greises. Er hatte schon den Geist aufgegeben, ich aber hörte nicht auf, ihn mit meinem schweren Knüppel zu bearbeiten, bis ich körperlich ermüdet, bis der Stock in meiner Hand in Stücke gebrochen. Da, mit einem Male wurde mir das Entsetzliche meiner Lage klar. Ich fühlte keine Reue, im Gegenteil, ich freute mich noch der Tat, die ich begangen, aber die Folgen des Verbrechens, die Gefahr, der ich mich preisgegeben, standen wie drohende Gespenster vor meiner Seele. Ich hatte nur einen Gedanken, mich zu retten. Ich lief nach meiner Wohnung in Soho. Ich verbrannte alle Briefe und Papiere, die mich hätten kompromittieren können. Dann ging ich nach Hause, leichten Herzens und schwelgend in dem Gedanken an die Schaudertat, die ich verübt. Ich machte mir schon Pläne für zukünftige ähnliche Abenteuer. Ich lachte und sang, als ich den Trank bereitete und leerte das Glas auf den Ermordeten. Und noch ehe die Schmerzen der Umwandlung gewichen waren, fiel Henry Jekyll unter strömenden Tränen auf die Knie und flehte zum Allmächtigen um Verzeihung. Wie ein Schleier fiel es mir von den Augen. Noch nie hatte ich über die gefährliche, sündhafte Bahn, die ich betreten, so durch und durch zerknirscht nachgedacht. Mein ganzes Leben entfaltete sich vor meiner Seele. Von den Tagen meiner Kindheit, wo ich Hand in Hand mit meinem Vater durch die Wiesen und Felder ging, durch die Schul- und Universitätsjahre, wo ich voll Fleiß und Ehrgeiz nach dem Höchsten strebte, durch meine glänzende Karriere bis zu dem scheußlichen Verbrechen jener Nacht. Ich hätte laut aufschreien mögen. Mit Tränen und Gebet suchte ich die grässlichen Gebilde meiner Fantasie zu verscheuchen, die fürchterlichen Laute, die ich um mich her vernahm, zu ersticken, doch inmitten meiner heißen, inbrünstigen Gebete grinste mich Hydes Antlitz mit teuflischem Lächeln an. Nach und nach bemächtigte sich meiner ein weicheres, ruhigeres Gefühl. Ich fühlte eine gewisse Freude und Sicherheit.